Also zum Kotzen ist das. Aber auch traurig. Nicht nur der 83-jährige Kurt Guttmann ist geschockt, auch viele andere der etwa 30 Gäste, die in die linke Bürogemeinschaft in die Anne-Frank-Straße in Stendal gekommen sind. Früher hat Guttmann mit seiner markanten Lederweste die SED, dann die PDS gewählt, jetzt die Linkspartei. Eigentlich wollte man feiern, dass Sachsen-Anhalts einstiger linken Spitzenkandidat Wulf Gallert in die Bürogemeinschaft mit einzieht, die sich in einem Stendaler Plattenbau befindet. Doch in den Gesichtern sieht man stumme Ratlosigkeit. Das Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern hat alles verhagelt. Es ist für die Sozialisten in Sachsen-Anhalt wie ein Déjà-vu. Die Linken in Schwerin haben vergangenen Sonntag 5,2% verloren. Sogar 7,4% hatten sie im März in Sachsen-Anhalt eingebüßt. Also wir haben das Problem, dass diejenigen, deren Interessen wir vertreten, in den letzten Jahren, ja Jahrzehnten muss man sagen, nicht ausreichend gespürt haben, dass ihre Interessen in der Politik eine Berücksichtigung fanden. Das ist leider ein Befund, den wir einfach mal feststellen müssen. Der frühere Lehrer Wulf Gallert, immer noch eine Art Popstar der Linken in Sachsen-Anhalt, ist überfragt. Warum gerade ostdeutsche Linkswähler energisch mit dem Kopf nicken, wenn es gegen Flüchtlinge geht? Warum sie klatschen, wenn Horst Seehofer, Thilo Sarrazin oder Wolfgang Bosbach die Flüchtlingspolitik Merkels harsch attackieren? Gallert versteht es nicht. Für den früheren PDS-Wahlkampfmanager André Brie ist die Überraschung weniger groß. Ein Drittel der linken Wähler sympathisierten seit Ende der 1990er Jahre mit fremdenfeindlichen Sprüchen, sagte er zur Wochenzeitung Der Freitag. Politikwissenschaftler Tobias Jäck vom Zentrum für Sozialforschung in Halle erklärt den Rechtsdrall der Linkswähler damit, dass die Linkspartei für viele von ihnen schon immer nur eine Protestpartei war. Lediglich 25% der Wähler der Linkspartei seien Stammwähler, der Rest seien, rechnet Parteienforscher Jäck vor, Protestwähler. Wenn wir uns angucken, was die aktuellen Probleme sind, da sagen die Leute zwei Sachen. Also die Arbeitsmarktsituation, das ist für sie wichtig, und die Flüchtlingskrise. Und wenn man sich dann die zugeschriebenen Lösungskompetenzen bei den Parteien anguckt, sehen wir, dass sie den Linken im Grunde fast gar nichts zutrauen. Ein parteipolitisches Dilemma nennt das Parteienforscher Tobias Jäck. Auflösen kann es Jäck nicht. Auch in der Linkspartei hat niemand eine Antwort. Katerstimmung. Und man kann jetzt nicht die Losung ausgeben, weiter so. Sarah Wagenknecht, die Vize-Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Wir müssen unsere Ausstrahlung, unsere Positionierung, unsere Abgrenzung zu den anderen, das muss einfach geschärft werden. Wir dürfen nicht einen Wahlkampf machen, wo man uns für verwechselbar hält. Und man muss auch angriffslustig sein. Mehrfach ist Wagenknecht ihrerseits schon in der eigenen Partei mit Aussagen angeeckt, die ihr als rassistisch ausgelegt wurden. Etwa sprach sie nach der Kölner Silvesternacht von Gastrecht, das verwirkt sei. Ein Satz, der bei Parteimitgliedern immer noch für Unmut sorgt. Nein, da ist kein Riss. Und ich glaube schon, dass bei vielen Menschen der Eindruck entstanden ist, die Linke, das sei die Partei, die womöglich also noch mehr Menschen nach Deutschland holen würde, als es Frau Merkel schon gemacht hat. Und das ist einfach falsch. Es ist nicht links, viele Menschen hierher zu holen. Links heißt für mich zumindest, dass ich etwas dafür tue, in den Regionen, wo Menschen leben, dass sich dort Lebensverhältnisse verbessern. Ein tief sitzender Schmerz lähmt die Linke. Kein Gegenmittel ist in Sicht. Die Magdeburger Landtagsabgeordnete Eva von Angern. Es tut natürlich weh, was in Sachsen-Anhalt passiert ist. Es tut weh, was jetzt in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist. Ähnlich formuliert es die Stendaler Bundestagsabgeordnete Katrin Kunert. Im Moment fühlt man sich einfach nur mies. Gregor Gysi und Berlins Spitzenkandidat Klaus Lederer haben vor wenigen Tagen in einem Gastbeitrag in der ehemaligen Hauspostille Neues Deutschland daran erinnert, dass die Gesellschaft durch die Linken gestaltbar sei, dass man die Hoffnung wieder auf die linke Seite holen müsse. Bis zu den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin in 10 Tagen wird es jedenfalls kein echtes Ringen um Antworten geben. Das könnte den Wahlkampf nur stören. Ich glaube, das ist Amputationsschmerz. Ich glaube, den Menschen wird erst langsam klar, was da passiert ist und wie sehr ihre Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Gesellschaft, in dieser Wahl eingeschränkt worden sind. Also wie viel sie für die Zukunft verloren haben. Ein Erklärungsversuch des Politikpsychologen Thomas Kliche von der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wähler sind schwer zurückzugewinnen. Wenn die irgendwo hinschwappen, dann ist das meistens ein Zeichen gebrochener Loyalität. Und die gehen dann aus Unsicherheit nicht einfach mal wieder zurück, sondern dann eher ins Nichtwählen oder sie bleiben bei der neuen Partei. Die Sozialisten müssen sich wohl entscheiden. Stimmen sie eher den asylkritischen Ton einer Sarah Wagenknecht an oder folgen sie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow, der für ein weltoffenes Deutschland eintritt, das auch wesentlich mehr Zuwanderung verträgt. Solange das aber nicht passiert, versucht man sich in Achselzucken und Trotz, auch auf der Wahlkreisbüroparty der Linkspartei in Stendal. Birke Bull, Landesvorsitzende der Linken in Sachsen-Anhalt, mimt die Berufsoptimistin. Wofür es keine Gründe gibt, liebe Genossinnen und Genossen, ist das, den Kopf in den Sand zu stecken, zu resignieren. Ich zähle auf euch, wir zählen auf euch.